Das Didgeridoo ist ein traditionelles Musikinstrument, das von den Ureinwohnern Australiens gespielt wird. Es ist ein Holzblasinstrument und besteht oft aus einem hohlen Baumstamm oder einem Bambusrohr. Das Besondere am Didgeridoo ist der tiefe, dröhnende Klang, der durch das gleichzeitige Ein- und Ausatmen des Spielers erzeugt wird. Das Didgeridoo hat eine lange Geschichte und ist eng mit der Kultur und der Spiritualität der Aborigines verbunden. Es wird traditionell in Zeremonien und rituellen Gesängen eingesetzt, aber auch für die Unterhaltung und den Spaß im Musizieren. Die Spieltechniken sind vielfältig und reichen von sanften meditativen Tönen bis hin zu schnellen rhythmischen Riffs. Der klangliche und rhythmische Vielfalt des Didgeridoos entsteht durch folgende Techniken: Verengung des Mundraumes, Veränderung des Anblasdrucks, Einsatz der Stimme, sprachähnlicher Ausdruck und das Auf- und Abwippen des Kehlkopfes. Alle Töne des Didgeridoos basieren auf einem in der Tonhöhe nur leicht variierten Grundton und überblasen Obertöne. Der Grundton ist meistens ein D oder ein D-Moll, ein C oder ein C-Moll.